Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, meine Lieben, ich hoffe, ein schönes Wochenende liegt hinter euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, das heute wieder gänzlich offen ist für euch und für eure Themen. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier in der Sendung zu unterhalten? 0130 2911 und ich mache noch einen Vorschlag, über was wir uns auch unterhalten könnten, wenn ihr denn wollt, nämlich über den Papst. Der Papst kommt diese Woche nach Deutschland, nach Paderborn und nach Berlin. Was würdet ihr diesem Mann, wenn ihr es könntet, wenn ihr die Gelegenheit dazu hättet, ins Gesicht sagen? Was würdet ihr ihn fragen? Was denkt ihr über diesen Mann? Und was denkt ihr über die von ihm repräsentierte Kirche? 0130 2911, 0130 2911. Und es geht los mit Bernadette und die ist 20 Jahre. Hallo. Ja, hallo, hier ist Bernadette. Bernadette, guten Morgen. Ja, morgen. Ich wollte über den Papst sprechen. Oh, direkt zum Papst. Ja, ich habe deinen Vorschlag gleich aufgenommen. Ja. Und zwar studiere ich auch katholische Theologie und Bio auf Lehramt. Ja. Und also betrifft es mich insofern auch ein bisschen. Ja. Und zwar ärgere ich mich ein bisschen über die Leute, wenn man sie so trifft, die dann sagen, ah, katholische Theologie, das ist ja ganz schlimm und du vertrittst auch den Papst und das ist ja wohl unmöglich, was der macht und wie kannst du das nur unterstützen? Mhm. Und ich finde das also wirklich doof, weil ich studiere nicht den Papst, sondern ich studiere eben die Lehre Gottes, also Theologie eben. Mhm. Und das ärgert mich also immer sehr, dass manche das immer total auf die Stufe stellen. Mhm. Nun, ich glaube, in diesem Konflikt stehen sehr viele katholische Christen. Ja. Das ist einmal sehr viele Strömungen innerhalb der katholischen Kirche gibt. Mhm. Und es gibt einmal die absolutistische Amtskirche mit all ihren Dogmen. Ne? Ja, und also ich stehe auch nicht so hinterm Papst. Ich meine, das ist eben einer, der das leitet. Aber seine Einstellung, die unterstütze ich auch nicht. Zum Beispiel, dass er in die Entwicklungsländer fährt und da die Pille verbietet. Mhm. Oder denen sagt, dass das eben überhaupt nicht vertretbar ist und so. Das finde ich also schon ganz schön unverschämt, mhm, dass die also wirklich nichts zu essen haben und dass er denen das so erzählt und auch so, dass er, dass wir jetzt mit dem Kirchenvolksbegehren ja, mit denen, dass Frauen keine Priester werden dürfen, mhm, das, also da denke ich echt, der hat die Bibel eigentlich gar nicht verstanden, so, mhm, weil es ist ja eigentlich nur eine ausgelegte Schrift, damit sich das Wort erfüllt eben. Mhm. Und dann sagt er eben, ja, Frauen dürfen nicht Priester werden, weil da steht nicht in der Bibel drin. Ja. Was ist denn jetzt darüber hinaus, über diese Frauenfrage und das Thema Verhütung oder Abtreibung, was gibt es sonst noch für Punkte, die du an ihm oder seinen Dogmen kritisierst? Ja, auch das Zölibat. Zölibat auch, ja. Auch, also ich finde, es soll keinen Beruf geben, wo man sich eben zwischen Familie und Beruf entscheiden muss. Mhm. Und ich denke auch, das sieht man bei, also nicht bei viel, bei allen, aber bei einigen Priestern merkt man auch, dass die wirklich so gar keinen Umgang haben mit Kindern und so, weil sie sich eben da überhaupt nicht reinversetzen, mhm, können. Die sind dann also wirklich so autoritär und so, weil die eben nicht so wie evangelische Priester oder Pastore, mhm, da sich so reinversetzen können, weil die auch Familie haben. Das heißt, ich gehe recht in der Annahme, dass du von der Unfehlbarkeit des Papstes auch nicht so die Menge hältst. Nee. Ja? Also das ist auch ein Mensch. Was ist dann überhaupt für dich Katholizismus oder was ist für dich interessant am Katholizismus? Ja, also ich bin so aufgewachsen, also meine Mutter hat auch Theologie studiert, ja, und ich finde das also unheimlich toll, also so, ich finde die Bibel auch unheimlich interessant zu lesen und so. Mhm. Und mir macht es auch unheimlichen Spaß, so das zu studieren. Ja, aber bei diesen Kritikpunkten, die du angesprochen hast gerade, könnte man da sagen, okay, dann tritt aus der katholischen Kirche aus und studiere evangelische Theologie. Dann hast du hauptsächlich diese Probleme nicht. Nee, aber das finde ich nicht so gut. Warum nicht? Nee, weil ich bin damit aufgewachsen auch und ich stehe ja jetzt nicht nur, ich stehe ja hinter der katholischen Kirche schon, also hinter der Bibel und so, aber nicht hinterm Papst jetzt, mhm, nur so. Also katholische Kirche ist für dich Bibel? Ja, also kann man auch nicht so sagen, aber ich würde nicht den Glauben wechseln. Ja, also auch aus der Tradition heraus. Ja, und weil ich auch die Messe viel schöner finde als, mhm, den evangelischen Gottesdienst. Hast du das Kirchenvolksbegehren unterschrieben? Ja. Ja? Wie hast du das aufgenommen, wie die Amtskirche darauf reagiert hat? Ja, also, weiß nicht, die haben das nicht ernst genommen, fand ich. Ja. Fühlst du dich als junge, ich sag auch mal kritische Christin, in dieser Amtskirche ernst genommen? na, irgendwie, weiß nicht, weil ich kann ja irgendwie nicht so viel bewirken, habe ich das Gefühl. Also da sind eben welche an der Macht und die haben das Sagen und die meinen, Priester dürfen nicht heiraten und die Frauen dürfen die Pille nicht nehmen und Frauen sind sowieso viel zu doof, um Priester zu werden. Und das wird dann eben auch nicht, was anderes wird dann nicht akzeptiert. Wenn du die Gelegenheit hättest, ihm in Paderborn am Freitag oder am Wochenende in Berlin irgendetwas zu sagen, was wäre das Allerwichtigste, was du ihm sagen würdest? Oh, ja, die drei Sachen. Also die drei Sachen, komm. Ich glaube, am gemeistpflicht das Zölibat und dass Frauen nicht Priester werden können, weil das total unbegründet ist. Ja. Also das mit der Verhütung ist auch unbegründet, finde ich. Ja. Also auch gerade zur heutigen Zeit, aber ich glaube, die beiden Themen wären, finde ich, schon am wichtigsten. Na, der größte Hammer ist ja, finde ich, dass die katholische Kirche oder die Amtskirche sich gegen Safer-Sex-Kampagnen auch ausgesprochen hat. Und somit gegen Kondome zum Schutz vor AIDS sich ausspricht. Ja, finde ich fürchterlich. Das ist fast indiskutabel für mich, wenn ich sowas höre. Also gerade im heutigen Zeitalter, wo es um AIDS geht und wirklich um gefährliche Krankheiten auch, ne? Also. Die katholische Kirche ist gegen Safer Sex. Ich setze dieses gleich, die katholische Kirche ist für AIDS-Tote. Ja. Also wenn man das überspitzt, kann man das fast so sagen. Ja, ist traurig. Hm? Bernadette, danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Ciao. Tschüss. Monika, 51 Jahre. Ja. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen. Dein Thema. Auch, die gleiche. Auch der Papst. Ja, sowieso. Nochmal zur Klarstellung für die gerade eingeschaltet haben. Wir müssen nicht nur über den Papst reden heute Abend, sondern ihr könnt auch zu allen anderen Themen anrufen. Ja, aber ich finde das mal ganz gut. Okay. Also mein Problem ist, keine Pille, ne? Ja. Ja. Wer zieht denn die Kinder auf? Ja. Er oder wir? Also eher ihr, ne? Ja. Ja. Und gehen Sie mal nach der katholischen Kirche hin und fragen mal wegen, ob Sie eine Kleinigkeit haben. Ja. Wir sind arm. Er fährt aber mit seinem Auto, oder wird mit dem Flugzeug gefahren, nach sämtlichen Ländern hin, predigt da seine Mütter runter. Mhm. Und was die Kinder da haben oder ob die Hunger haben, das ist doch uninteressant. Mhm. Und das ärgert mich so. Ja. Monika, bist du in der katholischen Kirche? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich bin im Evangelik. Ja. Ich gehe auch überhaupt nicht in die Kirche, sondern nur einmal im Jahr mit meinen ganzen Enkelkindern zur Christmette. Ja. Und ich habe ein Enkelkind, das ist katholisch und die hat nächstes Jahr Kommunion. Ja, da gehst du aber auch hin. Ja, muss ich halt auch. Ja. Also wenn es an mir geht, würde ich jeden Pastor Pat zwischen den Ohren kloppen. So. Weil das nämlich heißt, von wegen, die dürfen keinen Sex haben, die dürfen das nicht. Warum werden denn keine Jungs vergewaltigt? Ja, ja. Und dass die schwul sind, da können Sie mir nicht erzählen. Denn in Hintertürchen kommen auch ein paar Lütchen rein, die bezahlt werden. Ja, es gibt sicher Ausschweifungen, mit Sicherheit. Richtig. Das ist nicht zu verallgemeinern, aber das gibt es. Und es gab ja auch einen Skandal in Österreich vor einer Weile. Ne? Oder wie die Nonnen, wo sie unten die toten Säuglinge alle gefunden haben. Mhm. Wenn ich Keuschheitsgürtel und so eine Scheiße alles. Mhm. Die haben genauso Gefühle wie wir auch. Ja. Und das finde ich blöd. Oder meinen Sie, der Papst, der holt sich da keine rein? Das weiß ich bei ihm nicht, aber... Ja, aber da mache ich mich mit dir eine Wette. Meinst du? Ja. Also ich merke schon, du bist überhaupt nicht zu begeistern. Nein, und, also gar nicht. Wenn du aufgewachsen wärst in einem katholischen Elternhaus, wärst du wahrscheinlich schon ausgetreten. Aber mit Sicherheit. Ja. Wenn mein er jetzt, Vater, der ist sofort rausgegangen. Der war in der katholischen Kirche? Ja. Ah ja. Der ist zwar katholisch, von dem er rausgegangen ist, katholisch beerdigt worden. Ja. Nun kostet das auch dem Staat Millionen von Geldern, wenn er jetzt nach Berlin und Paderborn kommt. Das es gibt Sicherheitsvorkehrungen, tausend Sachen müssen erledigt werden. Ja. Das ärgert dich das auch? Ja, sicher. Ja. Wenn ich schon sehe, das Auto von dem alleine, dass da überall mitgeschleppt wird. Ja. Wenn sie den abknallen, haben sie ein gutes Werk getan. Naja. Ist doch sowieso noch Mist. Das wollen wir nicht so sagen. Also Kritik können wir äußern, aber so unter die Gürtellinie wollen wir nicht gehen. Monika, du hast deine Meinung geäußert. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Ciao. Tschüss. Robert, 17 Jahre. Hallo. Hallo. Ja, ich wollte auch über Papst reden. Das ist ja. Und da muss ich mich also erstmal gleich mal sagen, dass da viel zu viel schlechte Kritik kommt über den. Also finde ich teilweise, aber also ich schließe mich erstmal der Bernadette an, dass ich das auch Quatsch finde, was er über das Zölibat und Frauenpriestertum und diesen ganzen Sexualkram da redet. Mhm. Das ist ja alles irgendwo Quatsch, also. Ja. Ja, aber darüber hinaus findest ja, du finde auch ihn, also Gutes. Ja, teilweise hat er ja auch was geleistet und da wären auch zum Beispiel das mit dem Unfehlbar. Man behauptet ja auch immer, dass er sofort unfehlbar ist oder so. Das ist ja eigentlich so nicht wahr irgendwie, weil... Doch, das ist ein Dogma der katholischen Kirche. Der ja, Papst ist unfehlbar. was er sagt, ist immer noch seine Meinung und das ist nicht direkt unfehlbar, sondern unfehlbar wäre er nur, wenn er sagen würde, meinetwegen Jesus ist Gottes Sohn oder sowas. Ich glaube, so ist das irgendwie gemeint. Und nein, unfehlbar bedeutet, dass der Papst nie sagen wird, ich habe mich getäuscht. Der Papst sagt immer das Richtige. Ja, aber es ist doch trotzdem erstmal nur seine Meinung. Also man muss das jetzt nicht unbedingt so machen. Also, und ich denke mal, da wird auch die Wirkung des Papstes überschätzt. Der hört schon auf den Papst heute. Also der kann das ja ruhig erzählen. Ne? Okay, das ist eine andere Geschichte. Ja, sag du doch mal, was du gut an ihm findest. Ja, ich finde erstmal gut. Er hat ja politisch auch so einiges getan, finde ich. Also zum Beispiel, das sagt man ja auch immer wegen dem Kommunismus und so. Ja. Da hat er ja auch gut gepredigt und so. Ja. Und denen also wirklich geholfen. Die Polen dann, die haben ja auch als erstes den Aufstand da gemacht. Und also das glaube ich allerdings auch, dass der Vatikan und der Papst entschieden dazu beigetragen hat, den Kommunismus mit aufzuweichen. Ja, das hat auch mal der Gorbatschow, glaube ich, mal gesagt. Also ohne den hätten es wahrscheinlich nicht so gut geschafft. Es hätte einfach nicht so funktioniert. Und dann finde ich auch gut, dass er eigentlich jetzt heute schon wieder nicht, er hält nicht unbedingt den Mund und ist jetzt zufrieden, sondern er sagt auch, was natürlich oft untergeht, auch mal was gegen den Materialismus, so, also was heute so zugeht einfach. Das, da muss ich nur immer sehr lachen, wenn ich mir den ganzen Prunk anschaue, in den er da lebt. Ja, das ist natürlich dann klar bei ihm, aber ja, ich denke mal, das sind so Klamotten, die haben sich da so angehäuft, der ganze Prunk, und warum sollten sie jetzt alle wegschaffen? Das wäre auch irgendwie, naja. Warum nicht? Ja, könnte man machen, aber Jesus war auch sehr arm. Ich glaube, das würde der Kirche aber nicht unbedingt helfen. Also, auch wenn sie die ganzen Kleinigkeiten machen, es gehen trotzdem nicht mehr Leute in die Kirche. Ja. Also, das wäre was für die. Okay, das waren also zwei Punkte. Also Kommunismus, politische Leistung, dann, dass er sich schon auch äußert gegen Materialismus. Was findest du noch von Vorteil? Ja, und dann finde ich einfach so als Persönlichkeit, ich hatte den jetzt immer völlig falsch eingeschätzt. Und da habe ich letztens mal Boulevard Bio geguckt und da war der Bischof Lehmann da. Mhm. Und der hat also wirklich ein paar nette Dinge über ihn gesagt. Einfach, dass dieser Mann auch wirklich eine Persönlichkeit ist. Man kennt ihn ja einfach nicht und dass er auch ein gewisses Charisma hat und auch eigentlich weiß, wo es lang geht und so. Er ist eigentlich nicht so ein verknorrter alter Typ, wie man immer denkt. Und auch relativ tolerant, also manchmal toleranter als die Kritiker. Also was ich auch noch bei aller Kritik an ihm schätze, ist, dass durch diesen Papst es erstmals seit, ich weiß es nicht wie lange, erstmals eine respektable, sage ich mal, Annäherung zwischen dem Judentum und den Christen gegeben hat. Das war vorher nicht so der Fall. Ja, das mag sein. Das ist eine Leistung von ihm. Aber trotzdem möchte ich, du hast am Anfang, du hast das so weggewischt, du hast gesagt, naja, abgesehen von diesen ganzen Frauensachen und Zölibat und Sexualmoral. Nee, und Sexualmoral. Ja. Die Frage ist nur, Robert, kann man das so wegwischen? Das sind doch ganz elementare Teile. Ich finde, also das mit dem Frauenpriestertum und Zölibat auf keinen Fall eigentlich. Ja, es geht ja noch weiter. Die katholische Kirche oder der Papst spricht sich ganz klar gegen Homosexualität aus. Lass mich mal aufzählen. Man spricht sich gegen Onanie aus. Man spricht sich aus letztendlich auch gegen einen vorehelichen Geschlechtsverkehr, denn die Hauptsexualität soll innerhalb der Ehe stattfinden. Er spricht sich gegen Verhütung aus, er spricht sich gegen Kondome aus. Ja, kann man das alles so zur Seite wischen und sagen, naja? Nee, ich finde das nicht okay, was sie da sagen, aber im Grunde, selbst wenn sie da jetzt positiv sich drüber äußern, also die Meinung ändern würden, ich glaube nicht, dass dann mehr Leute meinetwegen in die Kirche gingen oder so. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Das glaube ich irgendwie nicht. Da würden so Sachen wie das Zölibat vielleicht mehr verändern oder die Frauen, das Frauenpriestertum. Weil wenn da ein Mann steht, der auch eine Frau zu Hause hat, das ist einfach interessanter für die Leute, denke ich mal. Also, so, bist du Katholik? Ja, schon. Und hältst du dich an diese moralischen Vorgaben, also jetzt auch in Bezug auf Sexualethik? Nö, also eigentlich nicht. Also, ja, nö, kaum, nee. Ich hab mir was mitgebracht hier. Es gibt eine Denkschrift des päpstlichen Rates für die Familie so heißt das. Und da wird unter anderem die Onanie als schwere Ausschweifung dargestellt. Siehst du das für dein Leben auch so? Nee, also nee, ist nicht Quatsch. Also es was für mich natürlich ist und ich weiß auch nicht, was der Papst sagt, aber. Aber das ist für dich nicht so schlimm. Also das nee, kannst du das nur zur Seite. Ich meine, das interessiert mich nicht, was er da sagt. Ja. Und du halt siehst durchaus auch positive Sachen und Dinge, die er auch bewegt hat. Und ja, das denke ich doch, ja. Ist also auch, er ist halt nicht nur negativ zu sehen. Man sollte auch mal so ein bisschen Anerkennung für ihn übrig haben halt. Robert, danke für den Anruf. Ja, klar. Deine Meinung. Tschüss. Ja, Manfred, 37. Ja, servus Domian. Ja, servus. Ja, ich wollte mich nicht mehr den Papst mit dir unterhalten, weil über solche Leute unterhalte ich mich eigentlich weniger. Ja. Das habe ich eine sehr negative Meinung. Du möchtest ich wollte mich mit dir unterhalten über Diskriminierung von kleineren Menschen. Und ich mache mir eigentlich Gedanken darüber, was größere Leute für Probleme damit haben. Manfred, das allererste wäre schon mal schön, wenn du das Rad, das, die Musik wegschalten würdest im Hintergrund. Ja. Das stört etwas. Warte. Er hört Musik, während er mit uns telefoniert. Ja, natürlich. So. Also, da, ich schließe mal daraus, dass du ein kleiner Mensch bist. Ja, ich bin also 1,63. Ja. Ja. Und das ist ja, also so klein ist das ja noch nicht. Ne? Nö. Bloß, man kriegt das halt so Tag für Tag mit. So. Was genau kriegst du mit? Dass größere Leute doch Probleme mit uns haben. Wie kriegst du das mit? Ja, dass sie immer darauf hinweisen müssen, dass sie doch immer noch größer sind. Und wie weisen die darauf hin? Ja, dass sie sagen, wenn du bist klein oder was willst du? Oder man muss halt immer mehr Leistung bringen, als doch die Größeren, um sich durchzusetzen. Das wird direkt so gesagt? Du bist klein oder sie sind klein? Ja, doch. Wirklich? Ja, ich krieg das also. Ja, und wenn es halt nur, sagen wir mal, nicht so ernst gemeint ist oder so, ne? Aber ich meine... Oder hast du auch das Gefühl, dass du nicht so ernst genommen wirst, weil du so klein bist? Doch, das eigentlich schon. Das schon, ja. Das schon, doch. Ich meine, im Anfang vielleicht früher schon, so weiß in der Schulzeit oder so, ne? Aber... Mir fällt es doch immer auf, so gerade im Bekanntenkreis oder so, im Arbeitskollegenkreis oder so, dass dann doch so nebenbei immer ein paar Sprüche kommen. Und dann sage ich mir, die müssen ja irgendwelche Probleme haben, die Leute, ne? Wenn du bist diesem, eigentlich kann man, also wie du es jetzt darstellst, immerzu ausgesetzt oder nicht immer fast immer, es kommt immer wieder mal vor. Ja, sicher. Ja. Ich meine, du siehst es ja auch so in der Werbung, so die Klischee-Vorstellung, wie da die Leute dargestellt werden und so, ne? Ja, das heißt, wie verhältst du dich dann? Ich grinse eigentlich. Du grinst? Ja, ich grinse. Ich kann mir einen grinsen, ne, weil ich mir so eigentlich sage, das Problem liegt eigentlich bei den anderen Leuten, nicht bei mir. Ne? Ja. Also ich denke ja auch immer, man könnte all diese Sachen wunderbar überwinden, wenn man zum Beispiel in der Werbung, die Werbung ist so ein wichtiger Faktor in unserem Leben, wenn man in der Werbung ganz normal Behinderte mit einbauen würde, kleine Leute. Ganz genau. Dass man gar nicht diese ganze Sache mehr groß thematisiert, sondern dass es normal ist. Dass bei irgendeiner Schokoriegel-Werbung halt auch ein Behinderter da sitzt, aber ohne dass die Behinderung thematisiert wird, sondern es geht um den Schokoriegel. Richtig, ganz genau. Das fände ich eigentlich sehr wichtig. Ich denke eher, dass die Leute ein größeres Problem haben, als die, jetzt sagen wir mal, nicht nur die kleineren, sondern die Randgruppen halt, ne? Die da, sagen wir mal, nicht dargestellt werden. Ne? Ja. Weil die dürfen ja nicht irgendwo dargestellt werden, das ist halt nicht verkaufsfördernd. Ja. Na, das passt halt nicht in das große, bunte Bild. Ne? Wie ist es bei dir, Thema Frauen? Wie reagieren die? Ich war 12 Jahre verheiratet und hatte eigentlich damit kein Problem. So, ne? Ich meine, klar, früher in der Pubertät oder so, da war das schon etwas ein Problem. Ne? Mhm. Aber irgendwie, ich meine, mehr so die inneren Werte kann man doch schon irgendwo klar machen. Ja. Und war die Frau größer als du? Die Frau war nicht größer als ich, nein. Ja. Könntest du dir vorstellen, mit einer größeren Frau... Ich könnte mir das vorstellen, ja. Aber die Frauen vielleicht weniger. Ja, eben. Ja. Weil ich denke mal schon, dass die da auch schon ganz schön geprägt sind von diesen Klischee-Vorstellungen. Ja. Also dein Anruf, ein Appell für mehr Toleranz eigentlich. Richtig, ja, ganz genau. Nicht nur für kleinere Leute, sondern überhaupt für Randgruppen und so. Ne? Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, und klar, es ist jetzt raus in die Welt. Mach weiter so. Und wie gesagt, der Papst... ist nicht dein Ding. Ist nicht mein Ding. Nee, über Mörder redet man nicht. Ja. Manchmal, alles vielen Dank. Ciao. Ja, ciao. Dirk, 22 Jahre. Ja, Dirk Augustin hier am Apparat, genau. Ja, mein Lieber, dein Thema. Ja, mein Thema ist Transsexualität. Transsexualität. Exakt, ja. Erstmal möchte ich sagen, dass deine Sendung, die finde ich wunderbar. Ich gucke die also bestimmt schon seit über ein Jahr fast regelmäßig, weil ich auch nachts immer wach bin. Ja, vielen Dank. Transsexualität. Bist du transsexuell? Ja, genau. Also es ist so, dass ich halt lieber ein Mädchen wäre als ein Junge. Du wärst lieber ein Mädchen als ein Junge. Ja. Hast dich jetzt aber hier bei uns als Dirk gemeldet. Das wundert mich. Wieso das denn? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Weil ich so aus Erfahrung mit Interviews mit Transsexuellen, dass die sich schon, auch wenn sie noch im Körper eines Mannes sind, sich aber als Frau fühlen, dann auch als Frau vorstellen. Ja, das habe ich in Einzelfällen in der Sendung, da haben ja sehr häufig Leute angerufen, habe auch schon erlebt, das stimmt. Nur ich traue mich das nicht so recht. Ja. Also ich bin auch eher ein schüchterner, ängstlicher Mensch. Ja. Dirk, seit wann empfindest du denn so? Also eigentlich schon seit meiner Kindheit und Jugend. Und wie hast du das da gemerkt? Ja, ich habe das einfach halt gespürt, wie man immer sagt, dass ich eben halt im falschen Körper bin, dass ich halt... Aber wie spürt man das? Ja, wie spürt man das? Eigenartig. Also ich kann es zwar fühlen, wie man das spürt, aber nicht beschreiben. Das ist, ich versuche es irgendwie mal zu erklären, ja. Gibt es irgendeine Situation, an die du dich erinnern kannst, aus deiner Kindheit oder Jugend, wo dir das schon wirklich sehr ins Bewusstsein kam? Ja, sehr häufig. Zum Beispiel, da fallen mir gerade einige Situationen ein, denn Mädchen fangen ja, wenn sie das bemerken, dann auch so in die Pubertät kommen, häufig an, über ihre Menstruation, über ihre Regelblutung zu sprechen. Mhm. Und da, das ist so eine prägnante Situation, wo das so richtig gestochen scharf ins Bewusstsein kam. Mhm. Obwohl ich das, wie gesagt, auch schon seit Kindesalter, seit 8, 9 Jahren so. Als die Mädchen darüber gesprochen haben, warst du dann neidisch, dass du das nicht hast? Ja. Ja? Ja, neidisch unter anderem. Dann hat sich zwischenzeitlich auch so ein ganz eigenartiger Prozess eingestellt. Das war wahrscheinlich so eine Art Verdrängungsversuch. Ja. Der wurde einfach bewusst abgelehnt. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank bin ich ein Junge, das ist praktischer, wenn man es nicht hat. Das war aber ein reiner Verdrängungsversuch, ja. So sehe ich das also heute. Durch was oder besser gesagt, wann ist dir denn klar geworden, letztendlich was mit dir los ist? Ich könnte mir vorstellen, dass man als Jugendlicher einfach nur unzufrieden oder verwirrt ist. Oder man denkt vielleicht, dass man schwul ist. Wie ist dir das wirklich bewusst geworden, dass du transsexuell bist? Ja, das ist mir wirklich schon recht früh bewusst geworden, weil ich ja wirklich gespürt habe, ich wäre lieber Mädchen. Auch als es dieses Wort transsexuell noch gar nicht gab, als das in der Öffentlichkeit noch gar nicht spruchreif war. Ja. Wie gesagt. Also die Überlegung, dass du schwul bist, die kam dir gar nicht so in den Sinn? Nee, die kam mir nicht in den Sinn. Ja. Und es ist auch keinen Leuten aufgefallen, dass ich die Neigung habe, weil ich eben, wie gesagt, na, ich habe zu Hause ziemlich viel Mist erlebt. Das erzählen wir jetzt in Rahmen, dass wir den Rahmen sprengen. Ja. Naja, wie gesagt, ich konnte es auch meiner Mutter nicht erzählen. Meine Mutter weiß es bis zum heutigen Tag nicht. Ich glaube auch, dass sie jetzt schlafen wird, aber wenn sie es hört, dann kriegt sie es eben mit jetzt. Ja. Es ist aber durchaus möglich, dass in meinem Bekanntenkreis, also die jetzt in Osnabrück leben, ich lebe ja jetzt in Gifhorn, dass es da einige gibt, die es mitkriegen würden, die will das wahrscheinlich treffen wie ein Schlag. Mhm. Jetzt gibt nicht es denn? Negativ, aber ich werde es treffen wie ein Schlag. Gibt es denn ein paar Freunde, die darum wissen? In der Jugendhilfe Rischborn, also hier in Gifhorn, da gibt es einige, einen sehr guten Freund, den möchte ich ganz gern grüßen, Ingo Vogtländer. Hallo Ingo, wenn du jetzt zum Fernsehen sitzt, ich hoffe es ja sehr stark, dann siehst du mich jetzt, beziehungsweise hörst mich. Dirk, Stichwort... Naja, denen habe ich das erzählt und noch so ein paar anderen Leuten. Ja, Stichwort Freunde, wie lief das denn bislang so in der Liebe? Hattest du mal eine Liebesbeziehung? Nein, das ist das Problem, das hat da nie was angefangen. Ganz so anfängliche, so zarte Anfänge, die dann immer wieder abgebrochen sind. Mhm. Das ist eben so, dass ich halt lieber Mädchen wäre und auch ein Mädchen liebe. Also das ist in dem Sinne so, dass ich auch als Mädchen lieber ein Mädchen lieben würde. Also du, das ist kompliziert, dann wärst du lesbisch eigentlich. Ja, in dem Sinne genau, dann wäre ich lesbisch, ganz richtig. Also du könntest dich jetzt im Moment, du würdest dich nicht in einen Mann verlieben, sondern wenn überhaupt in eine Frau, in ein Mädchen. Ja, richtig, ganz genau. Und das ist bisher aber noch nicht passiert. Nur in so ganz zarten Ansätzen ist immer wieder dann sofort in Keime steckt. Was für ein Verhältnis hast du zu deinem männlichen Körper? Ja, also wenn das mir möglich wäre, würde ich am liebsten sofort diese Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen. Geht das so weit, dass du sogar einen Ekel vor deinem männlichen Geschlechtsteil hast? Also hin und wieder kommt auch das vor. Ja. Hast du überhaupt mit dir selbst Sexualität schon erlebt? Oder geht der Ekel so weit, dass du gar nicht das Teil anfassen willst? Also doch, Sexualität ist schon sehr intensiv. Also das ist bei mir nicht so, dass ich da jetzt irgendwie das Teil nicht anfasse. Mhm. Aber es ist eben schon so, dass das mich einfach auch stört irgendwie. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Grund, weswegen du, weswegen das mit einer Liebesbeziehung noch nicht funktioniert hat? Weil du... eine Frau gar nicht als Mann erregen möchtest? Das kann im Unterbewussten sehr gut sein. Ja. Das halte ich für möglich. Ja. Ich hatte das mal, ich war mit einem Mädchen platonisch befreundet. Mhm. Ich habe ihr das auch mal so gesagt, wie ich dir das gesagt habe, dass ich halt ein Mädchen lieber wäre, weil die war lesbisch. Das war ja das Witzige. Mhm. Und sie hat gesagt, sie versteht das und sie glaubt mir das auch, weil sie es eben auch gespürt hat, wie sehr ich sie mochte. Mhm. Naja, aber sie... sie wollte das nämlich auch nicht. Mhm. Sie hat gesagt, wenn ich ein Mädchen wäre, hätte sie sich unter Umständen, also wenn ich jetzt auch körperlich einen schlechten Wandel hinter mir gehabt hätte, hätte sie sich da auf mich eingelassen. Ja. Nun hast du das Stichwort gesagt, Geschlechtsumwandlung. Peilst du das an? Erwägst du das? Ich erwäge das. Also vor einigen Monaten hatte ich noch gedacht, naja, zu risikoreich. Inzwischen erwäge ich es also. Ja. Ist natürlich die Sache, ich muss mir noch ordentlich viele Informationen darüber holen, wie und was und welche Risiken es da gibt. Das ist ein sehr langer Prozess. Ich glaube, man muss 2 Jahre sich mit Gutachtern und Therapeuten beschäftigen. Man muss einen Alltagstest, glaube ich, machen. Ein Alltagstest? Was ist das denn? Das ist, soweit ich weiß, dass man in der zukünftigen Rolle, also in deinem Fall jetzt als Frau, sich im Alltag bewähren muss. So, also aber mit dem Geschlechtsteil des Mannes noch. Und welche Erfahrungen du dann machst, das wird dann mit den Gutachtern ausgewertet. Aber ich weiß darüber nur grob Bescheid, ich will da jetzt nicht zu detaillierter was sagen. Moment, als, wie geht das denn im Alltag schon als Frau, wenn ich noch als Mann aussehe? Ja, du kannst dich doch, es gibt Hormonbehandlungen, du kannst dich als Frau anziehen. Ja, gut, das geht, klar. Ja. Das hieße, ich würde dann auch schon die Namensänderung vornehmen lassen, gerichtlich? Ja, das geht, glaube ich, noch nicht so schnell, weil ich bin jetzt hier keine Beratungsstelle. Nein, das ist klar. Aber es gibt in allen großen Städten gibt es eine Selbsthilfegruppe für transsexuelle Menschen. Transidentitas, genau. Ich habe denjenigen schon gesprochen, oder diejenige besser gesagt, in Offenbach. Also ich habe da von der Elke, die übrigens auch sehr nett ist, habe ich die Rufnummer gekriegt. Ich habe da einen Termin vereinbart. Und du glaubst es nicht, die Einrichtung übernimmt die Fahrtkosten nicht. Muss dir mal reinziehen, die Jugendhilfeeinrichtung Rischborn der Diakonischen Heime Kesdorf, ich nenne den ganzen Namen, weil mich das so sauer macht, die übernimmt die Kosten einfach nicht. Die übernimmt die Fahrtkosten nicht und ich habe das Geld nicht, sonst wäre mir das egal gewesen, dann wäre ich da hingefahren. Ja. Da kann ich jetzt nicht zu sagen. Ich kann nur dazu sagen, dass so ein Eingriff natürlich sehr, sehr, sehr genau überlegt werden muss. Und du auch gute Leute, gute Therapeuten finden musst, mit denen du dich beschäftigst. Ja. Weil das ist ja natürlich ein ganz gravierender Eingriff und Einschnitt in dein Leben. Ja, abgesehen von der medizinischen Problematik, die damit verbunden ist. Ja, man weiß ja nicht, ja einmal mit dem medizinischen und man weiß ja nicht, das ist ja wie eine Brücke ohne Wiederkehr. Ja, du musst dir ganz sicher sein, wenn du das machen willst. Also vom Gefühl her bin ich mir da absolut sicher. Deswegen ist diese Transidentitas, glaube ich. Transidentitas, ne? Heißt die, genau. Das ist sicher eine sehr gute Anlaufstelle, um auch genauere Informationen zu bekommen, wie man sich weiter verhält und überhaupt, wie man das einleitet. Ich wünsche dir für dieses weitere Verfahren, was sicher sehr aufwendig und schwierig wird, alles Gute und dass du dann irgendwann für dich wirklich noch die richtige Entscheidung triffst. Danke. Ja, ich möchte nur ganz kurz meine Mutter grüßen und alle Bekannten in dem Ort Osnabrück und auch alle Jugendlichen und Bekannten hier im Ort Gifhorn. Dirk, und alle jetzt hier. In Gifhorn, genau. Ja. Dirk, alles Gute. Ja. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. Stefan, 26 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen. Morgen, wir haben schon mal gemeinsam telefoniert. Ich weiß nicht, ob du noch mal erinnern kannst. Über Lübeck damals, über den Brandanschlag. Ja. Da haben wir damals schon diskutiert gehabt. Ja. Aber heute will ich dir ein ganz anderes Thema sagen. Und zwar, ich glaube, dass Elvis Presley noch lebt. Bitte? Dass du glaubst, dass Elvis Presley noch lebt? Ja, genau. Wuff. Ich war im September in den USA drüben. Du hast ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Das habe ich nicht, aber ich habe mich da halt ein bisschen erkundigt. Und zwar war doch da im Fernsehen die Sendung The Elvis Files. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört oder gesehen? Wie heißt die? The Elvis Files mit Bill Cosby. Nee. Das war ganz ein interessanter Bericht, praktisch eine Dokumentation über Elvis' Tod. Und da haben sie einige Zweifel aufgedeckt. Also ich kann einmal kurz drüber erzählen, was da so gelaufen ist. Also da war praktisch das Erste, das was sehr verwunderlich war, ist, dass ein Vater mit seinem Sohn auf Kreisland, kurz nachdem das Kreisland eröffnet worden ist, ein Foto gemacht hat, und zwar vor dem Meditation Garden. Und das ist praktisch direkt die Grabstätte normalerweise, wo Elvis drin liegt, und hat da ein Foto geschossen praktisch von seinem Sohn, und im Hintergrund war so ein Badehaus mit Swimmingpool davor, und hat praktisch die Fotos gemacht und dann hat er sie entwickeln lassen, und nach der Entwicklung hat er festgestellt, wie er die Fotos näher betrachtet hat, dass Elvis hinter einem Vorhang hervorgeschaut hat. Also dieses Foto hat man wirklich gesehen. Da hat er drauf gesagt, natürlich, das ist der totale Witz und so, das kann nicht sein. Die möchten mich nur verarschen, hat Kodak auf angeschrieben und hat dann versucht, dass praktisch da eine Bestätigung kriegt, dass dieses Foto echt ist, wobei er die dann gekriegt hat. Das war das Erste. Das war aber noch nicht alles. Das Zweite, was mir noch sehr komisch vorgekommen ist, ist das Tonband über Elvis nach seinem Tod. Ich weiß nicht, ob du von dem schon was gehört hast. Nein. Und zwar ist da seine Stimme mitgeschnitten worden in einem Telefongespräch. Und da hat er praktisch erzählt, was er nach seinem angeblichen vorgetäuschten Tod alles gemacht hat. Und da hat er erzählt, dass er durch Europa gereist ist, aber das ist nur nebenbei. Und dass er sich nicht erkennen geben haben können. Also er soll den Tod vorgetäuscht haben. Warum? Vorgetäuscht. Warum? Aus dem Ganzen eigentlich, er hat mit dem FBI doch stark zusammengearbeitet, war inoffizieller Mitarbeiter des FBIs und hat beim FBI praktisch da mitgearbeitet und hat dem geholfen, einen weltweiten Mafia-Ring aufzudecken, der wohl aus 30 Personen bestanden hat. Und, also aus Angst vor Rache? Ganz genau, Angst vor Rache und er hat verschwinden müssen. Das ist Fakt. Also er hat verschwinden müssen. Könnte natürlich auch eine geschickte, interessante Mythenbildung sein, die lässt dann wieder ein paar Schallplatten mehr verkaufen. Ne? Nein, weißt du, das Komische, das war da an der Sendung, nach dieser Sendung, das war auch sehr komisch, hat sofort eine zweite Sendung gegeben. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, am Anfang, wie ich das gehört habe, dass alle gesagt haben, der Elvis lebt und so, das sind lauter Spinner, die sind Verrückte. Und da haben wir auch das Gleiche gedacht, das wird nur, dass die Platten mehr verkauft werden, als das ist. Aber das war im Nachhinein, hat es eine zweite Sendung gegeben. Aber Stefan, über welchen Schmarrn gibt es nicht Sendungen? Unmengen von Sendungen? Nein, aber das waren ja Fakten, Jürgen. Ja. Jürgen, das waren absolute Fakten. Ja. Die haben das gezeigt. Und die zweite Sendung, ich sagte, das war der absolute Witz. Na gut, pass auf, wir nehmen mal an, es ist denn so. Was hat das für eine Bedeutung für dich? Also ich bin ja starker Elvis-Fan, muss ich dazu sagen. Und ich war jetzt im September in den USA drüben, auf Graceland. Ja. Und habe mir das ja auch nochmal ganz alles angeschaut, weil mich das natürlich selber dann interessiert hat. Ja. Und da sind ganz kuriose Sachen hervorgekommen. Also ich habe natürlich mit den Nachbarn erstmal geredet, der von Graceland. Mhm. Und der erste Stock ist ja absolut für die Öffentlichkeit gesperrt. Ja. Also da darf keiner hin. Ja. Und ich habe im ersten Moment gedacht, das rennt einfach darauf. Ja. Hast du das gemacht? Ja, ich hätte es gern gemacht. Nur waren hinter mir natürlich drei Sicherheitsleute. Ja. Nun, wer für dich, nehmen wir mal an, er würde wirklich noch leben, wäre das für dich als eingeschleichter Fan natürlich eine Sensation. Das wäre natürlich super Sensation. Und du würdest ihn natürlich auch gerne mal dann nochmal sehen bei einem Auftritt vielleicht oder sowas. Sowieso, total. Also das wäre natürlich für mich der Hammer. Und was mir halt dann noch komisch vorkommt, ist, ich habe eine Tonaufnahme gemacht, also eine Songaufnahme im Sun Studios, ich weiß nicht, ob die was sagen, in Memphis. Ja. Da hat der Elvis angefangen, der Jerry Lee Lewis und der Roy Orbison, die haben da alle angefangen. Und da habe ich eine Tonaufnahme gemacht, habe mit dem Engineer geredet, das gehört ja heute noch Sam Phillips, der wo ja Elvis damals entdeckt hat. Mhm, ja. Und dann habe ich mit dem so geredet und habe gesagt, sei mir ehrlich, ich habe mit dem richtig jetzt schon Freundschaft, muss man sagen. Aber ich gesagt habe, sei mir ehrlich, ist Elvis noch am Leben? Kannst du mir dazu was sagen? Und was sagt er? Er hat gesagt, er kann mir dazu überhaupt nicht sagen, er darf das nicht. Und das muss für mich genügend Antwort sein. Ah. Also das war für mich, das war wirklich so, wie ich gesagt habe, also da muss doch irgendwas Faules an der ganzen Sache dran sein. Also Stefan, ich weiß es auch nicht. Und wir müssen die Frage jetzt mal offen lassen. Es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Was glaubst du aber du jetzt drüber? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da, ich weiß es wirklich nicht. Und da ich kein Elvis-Fan bin, ist es mir auch egal, weil der Mythos, ich finde ihn klasse so schon und als Musiker sehr interessant und toll natürlich. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Es gibt ja... Ja, und dann, was ich noch dazu sagen, der Cousin von ihm, der hat selber gesagt gehabt, also er ist ja damals praktisch an der aufgebahrten Leiche von Elvis vorbeigegangen und der hat da den Körper gesehen, der eigene Cousin von Elvis, der hat dann seinen Körper gesehen und hat gesagt, das gibt's gar nicht. Also er hat ja vom Karate her immer aufgeschlagen, er hat ja viel Karate betrieben, immer aufgeschlagene Finger gehabt. Also die waren immer offen und der Elvis, wo da drin gelegen ist, das kann nie und nimmer Elvis gewesen sein, der hat Finger gehabt wie vom Babyhand. Ja. Also Stefan, ich weiß es nicht, mir ist es wurscht, aber für die Fans ist es natürlich nicht egal, ist mir schon klar. Naja. Danke für den Anruf. Also Jürgen, ich wollte mich nochmal sehr bedanken, also super Sendung. Danke. Ja, und einen vielen Dank an der Redaktion, die sind immer super nett. Gehen wir weiter. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Jürgen. Kleine Musikpause. We'll be right back. Freunde, hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR, zu hören bei 1Live im Radio, zu sehen im WDR Fernsehen, heute Nacht offene Sendung. Und dieses bedeutet für euch, das erzähle ich jetzt euch, den Neueinsteigern bei uns, ihr könnt hier bei mir zu jedem Thema, absolut jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, mit mir unterhalten wollt. Und ich hatte noch ein Thema vorgeschlagen für heute Nacht, nämlich der Papst, weil er nach Deutschland kommt, war meine Frage. Wie findet ihr diesen Mann und was würdet ihr diesem Mann gerne mal so unter vier Augen vielleicht sogar sagen? 0130-2911, meine Nummer, 0130-2911. Und weiter geht's mit Erol? Ja. 24. Guten Morgen. Hallo. Dein Thema? Mein Thema ist Toleranz und Vorurteile. Toleranz und Vorurteile. Ja. Das machen wir jetzt auch noch ganz konkret. Was meinst du damit? Es ist so, ich bin in einer Szene drin, also die Gruft- und Wave-Szene. Ja. Ja. Und die Leute... Das müssen wir mal doch mal kurz erklären. Ne? Alle Leute wissen vielleicht nicht, was Gruft- und Wave-Szene ist. Ja, also viele, also es geht eigentlich über den Überbegriff Gruft. Gruftis sind eigentlich für die meisten Leute, die nur schwarz rumlaufen oder... Ja. Ja, gestellte Haare haben, an den Seiten rasiert sind und so. Wie oft? Es gibt hier in Köln, ich glaube, einmal im Jahr so ein Treffen, ne? Ja, auf Köln. Das ist Köln immer ganz spektakulär, sieht das aus. Ja, ich war auf einem Treffen letztes Wochenende auf dem Zilo. Ja, es ist so, mir ist auch sehr wichtig, dass ich durchgekommen bin, weil viele Leute stempeln einfach sehr schnell ab oder stecken gerne in eine Schublade rein und machen die zu. Mhm. Ja, und es wird zurzeit von den Medien wieder so aufgebauscht, dass eben alle Gruftis oder Wafer oder die so mystisch angehaucht sind, schwarzem Essen machen und Katzen schlachten und lauter so ein Dreck eigentlich. Also ganz klar, du bist Grufti. Wafer. Wafer. Ja. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich, liegt in der Musik auch, die Gruftis sind eigentlich mehr auf das Melancholische und so. Ja. Und das Wave kommt von dem New Wave, also hat auch mit der neuen deutschen Welle angefangen. Ja. So um die 1983. Und der Unterschied liegt eigentlich auch in der Musik, finde ich. In der Musik und so ein bisschen in der Ausrichtung auch. Ja, die Gruftis waren ein bisschen extremer rum, finde ich, sind extremer geschminkt. Aber du bist auch schwarz angezogen? Ja. Du hast auch eine besondere Haarfrisur? Mhm. Beschreib mal. Ja, eigentlich relativ spezifisch. Das ist eigentlich an den Seiten rasiert, links und rechts. Ganz glatt rasiert? Auf 3 mm. Ja. Und in der Mitte stehen die dann eben hoch. So. Und sind die gefärbt? Ja, schwarz gefärbt. Schwarz gefärbt. Und das sieht, meistens sind Gruftis ja sehr gepflegte Leute, ne? Ist das bei dir auch so? Dass, ja, ist, dass du sehr viel Mühe gibst mit deinem Äußeren, dass du dich auch schminkst? Ja, sehr eitel eigentlich. Sehr eitel, ja. Schminkst du dich auch weiß? Ja. So. Ja. Nein, weiß nicht, aber eben Kajal an die Augen hin und so. Ja. Das ist schon auf und jeden trägst du schwarze Gewänder oder Hosen? Keine Gewänder, eher. Lederkleidung. Ja? Lackierst du dir die Fingernägel? Nein. Das nicht? Ja, muss man fragen, du. Ich bin noch nicht wohl oder so. Nee, das hat damit ja gar nichts zu tun. Nein, nein. Jetzt erklär doch bitte mal, was dein Wave-Sein ausmacht, außer jetzt der Kleidung. Was mein Wave-Sein ausmacht? Ja, außer Kleidung und Musik. Was noch? Ja, es ist eigentlich auch schon ein gewisser Kult, finde ich. Also eine Zeit lang war es Mode. Ja. Und das hat sich eigentlich jetzt schon umgeschlagen. Warum bist du Wafer? Warum bin ich Wafer? Weil mir die Musik eigentlich sehr gut gefällt, weil ich sehr viele Bekannte in diesem Kreis habe. Mhm. Ja, Freunde auf jeden Fall. Kann man sagen, dass das wirklich so eine reine, so ein Freizeitclub ist? Mal ganz profan gesagt. Also da steckt jetzt keine große Ideologie hinter. Politisch zum Beispiel. Nö, eigentlich. Es ist keine politische... Ihr wollt euren Spaß haben, eure Sachen so machen, wie ihr sie machen wollt. Ja, genau. Aber eigentlich eckt ihr ja auch nicht an, außer durch die Äußerlichkeiten. So. Durch die Äußerlichkeiten, wo die Leute sehr schnell abgeschreckt werden oder einfach abstempelt oder einen auch dumm anmachen, sagen wir mal. Aber ihr seid ja friedlich, ne? Ihr randaliert nicht. Nein, auf jeden Fall. Also wir machen keine Chaos-Tage, so wie jetzt die Punks oder so. Das ist jetzt auch wieder, es wird auch sehr gerne in einen Topf geschmissen. Gell? Und ihr seid ja durchweg, oder viele von euch, in ganz normalen bürgerlichen Berufen auch, ne? Oder in bürgerlichen Zusammenhängen. Schüler, Studenten, ja, also Azubis. Das war vor kurzem bei Arabella, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Ja. Da waren auch zwei Stück drin und der eine, der war also bei der Bundeswehr verpflichtet im Sanitätsdienst, ja. Ja. Was machst du? Ich bin zurzeit leider arbeitslos. Ja, was hast du vorher gemacht? Vorher? Ja. Vorher hatte ich eine Kneipe, ja, die auch nicht gelaufen ist. nicht. Ja. Ja. So, aber dein Grundansatz des Anrufes hier war, dass du auch um mehr Toleranz werben möchtest? Ja, es ist einfach so, dass die Leute eigentlich ohne zu fragen gleich abstempeln. Ja, das sieht eben so und so aus und das kann nichts Rechtes sein. Mhm. Wie stempeln die euch denn ab, als was? Ja, eben gerade auch durch das, dass die Medien, also meine Freunde und ich, wir regen uns gleich mal so dermaßen auf, wenn wieder so ein Bericht im Fernsehen kommt, wegen Satans Kult und Gruftis und Teufelsanbeter und... Damit hast du überhaupt nichts im Hut? Nein. Ja. Aber es gibt natürlich bei Gruftis gibt es schon diese, also es muss nicht gerade Satanismus sein, aber so es geht so ein bisschen in die Richtung, gibt es, ne? Sag mal so, es hat einen sehr mystischen Touch, ja. Aber es sieht von außen wirklich, sagen wir, schlimmer aus, als es wirklich ist. Also bei dir ist es nicht so? Nein. Glaubst du an einen Gott? Sagen wir so, ich bin eher auf dem esoterischen Standpunkt seit 2-3 Jahren. Also eine ganz harmlose Geschichte. Harmlose Geschichte inwiefern? Ja. Noch eine Frage zum Thema Politik. Du und deine Freunde, geht ihr wählen? Ja, das ist eigentlich das schon. Die ganze Szene, so sagen wir mal, ist eigentlich eher linksorientiert. Ja. Ja. Aber es ist nicht, dass die auf irgendwelche autonomen Tage gehen würden oder so. Also ich glaube, dass wir zur Liberal oder zur Toleranz ein bisschen dazu beigetragen haben jetzt mit dem Gespräch, dass ihr ganz harmlose Leute eigentlich seid, die nur ihr Ding so. Und die eben auch, ich denke mal, dass wenn ein Normalbürger, ich meine gut, wer ist schon normal, auf so Leute zugeht und fragt, hey, warum läufst du so rum oder warum sieht das so aus, warum schminkst du dich oder wie auch immer, dass die bestimmt auch gerne eine Antwort geben. Ja. Das ist ein Angebot, jetzt werden euch ganz viele Leute ansprechen im nächsten. Ja, wäre doch ganz nett. Jawohl. Ich wollte noch ganz geschwind bitte, ganz meine geschwind. Clique grüßen. Also Ilona, Toni, Elke, Tanja. Ich stehe nicht so auf diese Grußgeschichten. Ich lasse manchmal das so durchgehen, aber. Okay, dann. Sonst verkommen wir zu einer Grußsendung hier. Machen wir jetzt auf Schluss. Jawohl, okay, ciao. Danke. Ciao. Ciao. Gerd 27. Hallo. Ja, grüß dich, Jürgen. Guten Morgen. Moin, moin. Dein Thema. Ja, mich nervt es irgendwie mit den Fußballspielen, dass da so viel Theater drum gemacht wird. Das heißt, du bist kein Fußballfan? Ja, ich toleriere es, aber ich gucke mir nicht jedes Spiel an. Ja, und welches Theater nervt dich? Ja, zum Beispiel heute oder, ich kann ja schon sagen, gestern, zum Beispiel im Radio wieder, da wurde wegen Klinsmann so viel Theater gemacht, weil er da 2 Bälle ins Tor geschossen hat. Ja. Und ja, Klinsmann war natürlich wieder alles, die anderen waren natürlich wieder nichts. Und das ist natürlich für Millionen auch das Ereignis, ne? Ja gut, aber ich meine, es gibt auch woanders Europameisterschaften bei anderen Sportarten, ne? Ja. Oder auch Weltmeisterschaften. Ja gut, aber Fußball elektrisiert das Volk nun mal. Das ist vielleicht nicht dein Ding, mein Ding ist es auch nicht. Das kommt aber eventuell auch von den Medien. Ah, nee, das weil die nicht. Das ist Massensport, das ist einfach eine Massenbewegung. Die Fußball. Medien, die übertragen aber nur noch Fußball. Mhm. Und andere, auch interessante Sportarten, sag ich mal, die bleiben links liegen. Weißt du, was die Medien übertragen? Die übertragen das, wo sie die meisten Einschaltquoten haben. Mhm, und das ist nun mal Fußball. Und da verdienen sie, oder da zahlen sie Millionen für, ne? Ja, und das ist nun mal Fußball. Also es besteht eine große Nachfrage. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht hier den Fußball groß verteidigen, aber ich meine, es ist schon zu akzeptieren, wenn nun mal so viele Leute draufstehen und wenn die Spaß dran haben. Dann sollen sie es doch haben, ist doch wurscht. Ja, aber ich meine, Jürgen, ist es irgendwie normal, wenn der Normalbürger von früh bis spät vor der Glotze hängt? Nur wegen Fußball? Ach, ich finde, es gibt Schlimmeres. Also wenn sie nur, so oft gibt es ja keine Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Und wenn die Leute während dieser Zeit vor der Glotze hängen, finde ich das noch nicht so schlimm. Ich finde es viel schlimmer, wenn die Leute den ganzen Tag vor der Glotze hängen und sich eine Serie nach der anderen angucken, eine Talkshow nach der anderen angucken und gar nichts mehr vom Leben mitbekommen. Aber Fußball ist ja nur auch noch was sehr Kommunikatives. Die Jungs gehen ins Stadion, die treffen sich in Kneipen und da passiert ja noch was miteinander. Das bewerte ich noch höher als diesen ganzen plumpen Fernsehkonsum, den es leider Gottes immer mehr gibt. Ja gut, ist schon richtig, aber auf der anderen Seite, die Hooligans, die hauen sich da gegenseitig die Köpfe ein, für nichts und nochmal nichts, ne? Und ich meine, die Fußballspieler, die laufen dann nur so einer runden Kugel hinterher, ne? Gut, ja, das ist jetzt dein persönlicher Geschmack, aber dieses jetzt zu übertragen und den anderen Vorschriften machen zu wollen oder denen zu sagen, ihr habt doch einen Knall, das finde ich dann zu weit. Ja gut, das habe ich nicht gesagt. Also du magst Fußball auch überhaupt nicht? Nein. Nein. Aber dann musst du jetzt die Zeit durchhalten bis zum 30. Juni und dann ist wieder Ruhe im Karton. Aber jetzt guck mal, wenn du heute zum Beispiel Fernsehen geguckt hast, ja. Ich bin verkabelt, ja. Und auf 5 oder 6 Fernsehsendern dann das gleiche Fußballspiel. Dann nervt das, ne? Mich nervt es genauso, wieder, wenn jetzt die Olympischen Spiele sind, dass ich dazu geballert werde die ganze Zeit mit Olympia, was mich auch nicht interessiert. Aber so ist es nun mal. Und das ist auch so ein Ding. Das wird dann auch wieder über sämtliche Sender übertragen. Ja, aber es gibt ja mittlerweile so viele Sender, dass man gut ausweichen kann auch. Na, bloß wenn 6 oder 8 Sender das gleiche übertragen, dann Also, das war der Nicht-Fußball-Fan Gerd, dem das ziemlich auf den Geist geht. Danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oliver. Ja, hallo. Hallo, 22. Ja, und ich wollte Folgendes sagen. Also, ich glaube, zum Thema hatten wir schon mal bei dir letzte Woche. Aber da hat schon jemand angerufen mit dem gleichen Thema wie ich. Ich rufe dann immer auf so eine Telefonnummer an und treffe ganz viele nette Frauen. Ja. Ich habe nur eine Freundin und ich mache das schon seit... Aus dieser Telekom-Einrichtung meinst du, ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich rufe dort an. Und ja, je nachdem, wenn mich dann jemand zurückruft, dann treffe ich manchmal meistens mit denen. Du triffst dich mit denen? Ja, ja. Du Armer, du bist ganz verschnupft, ne? So, ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ey. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Okay. Also du hast also ich mache das nicht so wie der, ne? Der einfach abends jetzt um eine gewisse Uhrzeit dort anruft und dann den schönen Sex hat. Dann da irgendwelche Frauen mit Bademantel da. Ja. Ne? Ja, also ich treffe mich irgendwo. Neutralen Ort, weil bei mir zu Hause geht es eigentlich nicht. Ja. Noch am gleichen Abend dann? Das ist meist noch tagsüber. Nachmittags, am Wochenende oder so. Also du telefonierst erst mit Leuten und ihr tauscht dann eine Information aus, da und da treffen wir uns. Jawohl. Und dann sind das Frauen und mit Männern? Ja, Frauen. Frauen hauptsächlich. Frauen, ja. Und dann triffst du dich mit diesen Frauen? Ja, und wenn das stimmt, was sie dann angegeben haben, ich meine vom Aussehen, ich gucke sehr aufs Aussehen, ja. Dann kommt dann was zustande. Und auch in der letzten Zeit sehr oft, also am Anfang war das ein Spaß. Was kommt da zustande? Ja, halt, ich schlafe halt mit diesen Frauen. Also ihr trefft euch im Café und du... Ja, im Café oder... Oder irgendwo. Meistens irgendwo. Genau, oder? Und du checkst die Frauen dann ab, ob sie dir gefallen. Und nehmen wir an, es ist ein Treffer. Was passiert dann? Ja, dann habe ich da eine freie Wohnung von einem Freund. Ne, der wohnt nicht da, der ist, naja, die Wohnung ist frei. Dann kann ich dann immer da hingehen und halt... Das ist deine Geschlechtsverkehrswohnung. Ja, kann man so sagen. Ja. Ne? Ich meine, hört sich scharf an, aber naja, es hat sich so entwickelt. Ja. Und nur in der letzten Zeit, ich habe auch eine Freundin, die davon überhaupt gar nichts weiß. Ja. Nebenher. Also ich habe das auch am Anfang, die Telefonnummer habe ich halt von einem Freund so erfahren, aus Spaß da angerufen. Mhm. Aber ich weiß nicht, in der letzten Zeit wird das richtig krankhaft. Ich muss da immer anrufen. Also sobald ich irgendwie alleine bin zu Hause, wenn ich jetzt nachmittags um 4 Uhr frei habe, und meine Freundin kommt dann erst um, sagen wir mal, so 7:30 nach Hause. Ja. Dann in der Zwischenzeit sitze ich am Telefon. Oliver, und das endet dann oftmals in so einer relativ schnellen Sexnummer. Ihr geht dann in diese Wohnung, schlaft miteinander? Ja, jein. Also nicht unbedingt. Also meistens, wenn ich mich zum Beispiel an einem Tag mit mehreren Frauen treffe, ne, also es kann schon mal so passieren, dass ich... kommt auch vor. 5 Uhr oder so, dann weil manchmal denke ich mir, ja, wenn ich mal Bock habe und so, und dann... Es ist ja nicht immer so die Sache, ne, dass die Leute dann, oder dass die Frauen halt das wollen, oder... Ja, oder wie hoch ist denn die Trefferquote, sage ich jetzt mal, dass es dann auch dann in die Wohnung geht? Bei mir in die Wohnung kann ich praktisch bis jetzt, also wenn ich sie mitnehme, eigentlich alle gehen dann mit, also ich weiß auch nicht, die sind... Und das ist auch passiert dann, jedes Mal? Nee, nicht jedes Mal. Also ich meine, mitnehmen kann ich grundsätzlich jeden. Ja. Also so habe ich das Gefühl, dass ich die Leute, die ich treffe, die rufen auch deswegen da an. Ja, okay. Also es kommt ab und zu oder immer wieder in schöner Regelmäßigkeit zu sexuellen Kontakten. Ja. Und du hast fast schon eine Sucht, da immer wieder anzurufen. Genau. Obwohl du eine Freundin hast. Ja. Und ist das eine feste, enge Beziehung, die ihr beiden... Ja, ich wohne mit der zusammen. Ach, du wohnst mit der zusammen? Ja, ja. Darum, ja, sonst willst du ja meine eigene Wohnung machen. Er hätte ja sagen können, dass du bei den Eltern noch wohnst. Also. Nee. Ja, was ist da faul im Stall bei euch? Ja, ich habe nur, ich will irgendwie damit Schluss machen, aber ich schaff's irgendwie nicht. Und was vermisst du denn bei deiner Freundin? Ja, Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, weil ich habe schon drüber nachgedacht oder ich habe auch einen Freund, mit dem ich darüber auch rede. Mhm. Ja, und... Läuft das bei euch im Bett nicht so befriedigend für dich? Ja, wie soll ich sagen, ich habe dann halt dann schon wieder genug, ne, wenn ich, also so, ich sag mal, wie es andere Leute halt auch haben, ne, aber zwischendurch, ich meine, wenn ich dann andere Frauen sehe, dann finde ich die, ich habe das praktisch alles nebenher. Mhm. Aber die, meine Frage war, dass eigentlich die Sexualität mit deiner Freundin, die ist okay und befriedigend. Ja, ich weiß nicht, wie es bei ihr ist so, aber bei mir ist es schon ganz okay. Ja. Ja. Und das sind so die Schmankerl, die du dir dann zusätzlich ranholst. Ja, aber das wird mir schon langsam selbst so, ja. Weil ich hab niemals gedacht, dass jede Frau, ich sag mal, auch so toll wie sie aussieht, so jetzt mit mir ins Bett geht. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, das war irgendwie ein Glücksfall, aber ja. Mittlerweile ist das ja schon jede Frau, die ich so da treffe, ne? Und wenn ich halt Lust habe, Dann läuft das. Und die sind wirklich, ich sag mal, die wollen es wirklich nicht, also dass ich die irgendwie überreden muss oder so. Auch meistens, wenn ich halt schon an einem Tag eine getroffen habe. Ja. Also ist es denn so, Olve, dass dir das, dass du dir schon den Kopf darüber zerbrichst, dass es so nicht weitergehen kann? Das war schon so. Ja. Du gefährdest natürlich deine Beziehung massiv, wenn das deine Freundin rauskriegt, ist natürlich die Hölle los. Zu Recht auch. Ja, ja, das habe ich auch schon gedacht, weil... Ich hoffe, dass du immer mit den Frauen mit Kondomen zur Sache gehst, ja. Ja. Was spricht denn dagegen, wenn dich das jetzt selbst nervt, schon wirklich mal, du lässt dich zu sehr gehen, heißt das im Klartext? Ja, ich weiß auch nicht. Also, mach einen Schritt, sei Kerl und sag jetzt mal Schluss, ich mach's nicht. Ja, wäre vielleicht die beste Lösung, ne? Ja. Also ich weiß aber... Oder trenn dich von deiner Freundin. Aber wenn die Geschichte gut ist mit deiner Freundin, auch sonst gut funktioniert, ist das so? Ja, normal halt, gut. Ne, man hat mal Streit oder so. Ich meine, super gut. Würde ich jetzt lügen, wenn immer Sonnenschein wäre. Mhm. Aber dir liegt schon an der Frau. Ja. Sehr? Mhm. Ja. Dann lass die Sache erstmal eine Weile, zumindest setze mal eine Weile aus. Aber das ist auch nicht nur, dass ich jetzt nur einmal und nie wieder die Frauen sehe. Ne? Die Frauen... Die rufen ja auch dann nochmal an, ne, auf die Telefonnummer von meinem Freund, ne? Ja. Das, ja, und dann, ich sehe die auch praktisch dann öfters. Mhm. Oliver, du kommst in Teufelsküche, wenn du das noch weiter betreibst. Ich würde dir sagen oder raten dringend, die Radikalkur und erstmal Strich drunter nichts machen. Mhm. Meine Meinung. Jetzt müssen wir Schluss machen. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Ciao. Okay, ciao. Elvira, 40. Ja, ich hätte mich gern nochmal zum Thema Papst geäußert. Ja. Und zwar nervt mich ein bisschen, die katholische Kirche ist ja nun Institution und der Papst das Oberhaupt, warum die Geschichten mit den Waldensern, mit den Katharer und allem, was so als Ketzer verdonnert wurde, mit den Hexen, warum dies alles immer noch so als eine Verirrung der damaligen Zeit dargestellt wird und die Verantwortung für das ganze Geschehen von der Kirche nicht angenommen wird. Ich meine, schließlich sind ja da Menschen gefoltert worden. Ach, gefoltert. Die sind verbrannt worden. Ich möchte die Zahl nicht wissen, wie viele Millionen Menschen im Namen der katholischen Kirche ermordet worden sind. Und es ist heute noch angeblich normal. In all den Jahrhunderten. Es bekennt sich niemand zu der Schuld. Es wird nicht um Verzeihung gebeten. Das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Das ist vorbei. Und tschüss. Das ärgert mich. Ja. Was mich ebenfalls ärgert, ist, dass viele wissen, dass im Vatikan liegt, an das niemand rankommt und dass da ganz sicher verschlossen hinter Stahltüren ruht. Welches Wissen meinst du? Sehr viel Wissen. Was meinst du damit? Es sind in allen Zeiten Informationen von der Kirche ganz bewusst zurückgehalten worden. Mhm. Wir haben uns schon mal unterhalten zum Thema Reinkarnation. Ja. Mhm. Da haben sich doch tatsächlich, ja, ich glaube 548 auf die Jahreszahl lasse ich mich nicht genau festlegen, aber so ungefähr der Dreh stimmt, haben sich so 20 alte Tatterkreise per Handschlag und Handheben dafür entschlossen, dass Reinkarnation von nun an im Christentum nicht mehr gilt. Mhm. In Konstantinopel auf dem Konzil. Mhm. Ja? Und seitdem sind wir alle mit unserer Angst vor dem Tod erpressbar. Mhm. Ich sehe das einfach als ein Machtmittel. Bist du Katholikin? Nein. Nein. Ich bin überhaupt keine Christin mehr. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, ist richtet sich auch gar nicht vielleicht so sehr an die Glaubensgemeinschaft Katholische Kirche, sondern auch an den Staat Vatikan. Ne? Und an den nicht Staat. Nicht entweder ja. oder, sondern ja. und. Naja. Also ein klarer Ausdruck des Bedauerns. Es, ja. Gibt, es gibt auch nirgendwo ein Denkmal übrigens für all die Opfer, die in den Jahrhunderten ihr Leben gelassen haben. Was mich zusätzlich auch noch ärgert, ist, dass die ganzen alten heidnischen Heiligtümer alle mit Kapellen und Kirchen zugepflastert worden sind. Nicht alle, aber sehr viele. Ja. Das, was heute als Wallfahrtsorte nach wie vor läuft, auch schon vor 6000 Jahren lief, das hat alles in der Zwischenzeit ein schönes, braves Kreuz gekriegt und gilt nun nicht mehr. Das gilt jetzt unter der Maria oder unter der lieben Frau. Oder also eine ganz elementare Kritik von deiner Seite. Danke für den Anruf. Ich finde es ganz einfach verantwortungslos. Danke für deinen Anruf. Ciao. Ciao. Jetzt ist noch der Alexander dran, 22. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dein Thema. Ja, das gleiche wie der vorige Anrufer. Das geht um den Papst. Ja. Ich werde wahrscheinlich so ein bisschen der Brocken in der Suppe sein bei dir jetzt, denke ich. Ich bin nämlich der Einzige, der so ein bisschen, ich will ja nicht sagen Verfechter für den Papst oder für die katholische Kirche ist. Hast du mal gerade auch schon etwas, in etwa, der Robert zumindest hat das gesagt. Ja gut, ich bin also noch nicht, bin selbst nicht vom Papst überzeugt in dem Sinne. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass so ziemlich bis auf diesen Robert jeder Anrufer, der bis jetzt bei dir angerufen hat, einfach nur gegen den Papst ist. Gibt ja auch zu denken, aber du scheinst für ihn zu sein, sage also ich. Ich möchte gerne erläutern. Ja, bitte. Ich bin nicht für den Papst in dem Sinne, nur ich verstehe nicht. Ich meine, er ist ja nur eine prominente Persönlichkeit, bringt das Amt ja auch mit sich. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, gut, das Volk, sagen wir es mal so, das Volk allgemein hat ja immer so eine Neigung dazu, alles was öffentliche Gelder, das ist ja in dem Fall an die Kirchensteuer, die das deutsche Volk auch an die katholische Kirche abtritt, jeder ja. Das wird natürlich schnell verhasst, ja, wie die mit dem Geld umgehen, der reist da und dann in der Glaskanzel fährt er dann da rum und hin und her. Okay, das war aber, glaube ich, fast nur eine Nebensächlichkeit. Die Hauptkritik geht ja immer in Richtung Ethik und moralische Ansprüche. Gut, ja, das ist dann zum einen sagen, die einen dann, er fährt irgendwo in die dritte Weltländer und predigt und preist dann bitte keine Kondome, keine Pille, keine Verhütungsmittel. Und man muss vielleicht auch mal verstehen, unter welchem Druck dieser Mann selbst steht. Ich meine, nämlich? Der hat ja auch gewisse religiöse Verankerungen und die Auslegung in der katholischen Kirche ist ja, ich will ja nicht sagen restriktiv, das falsche Wort, sagen wir mal streng konservativ. Und er rät den Leuten ja auch nicht dazu, Sex zu machen, sondern er predigt ja auch Enthaltsamkeit. Mhm. Das kann man ja nicht leugnen. Schlimm genug. Schlimm genug, ja gut. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht, sicherlich bin ich auch ein Mensch, der gerne Sex hat, ganz klar. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns doch bestimmt auch nicht vor Augen halten, wie war es denn früher und aus welcher Zeit stammt denn dieser Mann? Und wie hat er auch in seinem eigenen Haus, ich meine, er ist ja nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, aber da sind auch Leute unter ihm, die ihm Feuer machen können. Und das weiß so ziemlich auch jeder. Aber Alexander, gerade dieser Papst hat sein Amt angetreten mit dem Ausspruch, dass er die katholische Kirche ins dritte Jahrtausend führen will. Kann man mit diesen sehr, sehr, sehr veralteten ethischen Grundsätzen, moralischen Grundsätzen das schaffen? Und gerade er ist doch nun das absolutistische Oberhaupt. Er hätte doch wirklich die Macht zu sagen, pass auf, ich führe jetzt das Frauenpriestertum ein. Ich sage dieses, jenes und dieses. Er hat es ja doch viel einfacher als ein, weiß ich, ein Präsident in einem Staat, wo der auf viele, viele Dinge Rücksicht nehmen muss. Ich will ungern widersprechen, aber ich glaube, du irrst, weil der Mann, du kennst auch die Geschichte vom 33-Tage-Papst und so Dinge, dessen Tod nie aufgeklärt wurde. Ich glaube, dass der Mann unter einem viel höheren Druck steht, als er in der Öffentlichkeit erstens kundtut, preisgibt, als man überhaupt ansehen kann. Gut, dann verurteilen wir diesen ganzen Apparat. Davon mal ganz ab, aber ich denke, dass er selbst schon so eine Art Revoluzer in der Kirche ist. Die anderen, wer ein anderer in seinem Amt, ich denke, er wird noch viel stärker nach der, ich sag mal, der Pfeife der Tradition tanzen und der Sache viel mehr über sich ergehen lassen. Eine andere Sache, die ich ziemlich wichtig finde, ist, wenn sie schon Hass gegen die Leute, ja, gegen, also ich sage gar nicht Hass, aber das hat immer, da ist auch viel Neid mit drin, obwohl der Papst ja noch nicht jemand, auf den man schnell neidisch wird, aber, da ist doch jemand, der für Leute in der dritten Welt und Südamerika, Afrika ein Vorbild ist. Da klammern sich Menschenmassen dran, ja. Er ist jemand, der sponsert auch Missionarteams darunter. Ich finde es gerade schlimm, wenn wir das Stichwort dritte Welt sagen, wo die AIDS-Quote am höchsten ist, Richtig, dass jemand Vorbild ist, der sagt, benutzt keine Kondome, der eine Ordensschwester rausschmeißt, weil sie Kondome verteilt hat. Das finde ich unverantwortlich. Aber ich glaube, das tut er aus dem Druck dahinter eben stehen. Ich glaube es wirklich. Das ist mir völlig wurscht, warum er das tut. Er tut's aber. Entscheidend ist, wie Herr Kohl sagt, was rauskommt. Ne? Und wenn das nun mal rauskommt, ist es doch eine Katastrophe. Entschuldigung, ich höre die Musik, ich abschließe. Wir müssen ja leider Schluss machen. Ja. Schade, Alexander, danke trotzdem für deinen Anruf. Ja, okay. Ciao, tschüss. In der Technik, Richard Sendrowski, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht eine Themennacht. Und da heißt das Thema, ganz locker, das Thema Angewohnheiten und Marotten. Welche habt ihr und welche nerven euch bei euren Freunden, Freundinnen, Mitmenschen? Eine schöne Nacht wünsche ich euch. Bis morgen. Ciao, ciao.